Gehst. Wenn du an der Kasse sitzt oder die Straße fegst, wenn dich die Bullen holen und man die Zelle schließt, weil du für die nächsten 5 Jahre in die Hölle ziehst. Ich bin da, wenn einer deiner Liebsten Richtung Himmel fliegt und die Musik deiner Trauer eine Stimme gibt. Wenn du frierst, weil du im Winter auf der Straße sitzt und die Fassade bricht, ich bin da für dich. Ich weiß, du verstehst mich. Wir zwei sind uns ähnlich. Ich bin bei dir, ich geh nicht. Ich bleibe für ewig. Ich bin da, wenn du da bist. Wenn du dein neugeborenes Kind das erste Mal auf deinen Arm nimmst. Wenn du grad wieder Spaß hast. Wenn du die ersten Runden drehst in Papas Wagen auf dem Parkplatz. Ich bin da, wenn du am Strand liegst. Wenn du vor dem Spiegel stehst und dich fragst, was du anziehst. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut. Ich bin da in deinem Ohr, wenn du Klamotten kaufst. Wenn du Gas gibst, wenn du Party machst. Damit das klar ist, ich bin da für dich, Tag und Nacht. Ich bin da, wenn es gemütlich ist. Wenn du nach der Arbeit deine Feierabendtüte kiffst. Los, zünde deine Fackel an und mach die Hände hoch für den Maskenmann. Ich hab vielleicht nicht alle Tassen im Schrank, doch ich bin der, auf den du dich verlassen kannst. Los, zünde deine Fackel an.